WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Kleine Verspätung, wir bitten das zu entschuldigen. Heute freie Themennacht 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Martin und Martin ist 17. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Domian. Martin, weswegen rufst du an? Ich rufe wegen dem Thema von gestern an. Ja. Und zwar, ich bin luzider Träumer, habe dort in meinen Träumen eine Freundin, die ich liebe. Und okay, wir müssen erstmal erklären, was das ist. Erklär du es. Luzides Träumen, genau, ist, wenn du dir im Traum bewusst bist, dass du träumst und somit deine Träume selbst steuern kannst, so wie du es möchtest. Genau, haben wir vor ein paar Wochen schon mal hier darüber gesprochen, hier in der Sendung. Ich selbst kann das auch in einer gewissen Weise und weiß, wovon du sprichst. Aber so wie du es treibst, treibe ich es, glaube ich, nicht. Erzähl mal genau, wie es bei dir läuft. Ja, ich mache das seit gut einem Jahr und habe mir irgendwann aus Spaß eine Freundin ausgedacht, die ich in diesem Traum halt habe. Und du bist ja quasi im Halbschlaf, ne? So kann man das sagen. Ja. Oder im Dreiviertelschlaf, ja. Und du bist wirklich, vielleicht erklären wir es doch nochmal für die Leute, die vor ein paar Wochen nicht dabei waren. Man ist im Traumzustand, aber so eine Nuance wach, dass man weiß, man träumt. Und hat dann die Macht, quasi Gott zu sein in den Träumen und sich die Welt so zu schaffen, wie man sie gerne haben möchte. Man kann fliegen, man kann sich irgendwelche Dinge herzaubern, das träumt man dann alles. Und du hast hier in diesem Traum jetzt eine Frau geschaffen. Genau, und die liebe ich und die will ich eigentlich für niemanden mehr aufgeben. Du kannst sie ja heiraten. Mit meinen Träumen, ja. Wie sieht, du bist 17 Jahre alt, wie alt ist die Frau, von der du da träumst? Ja, 19 ungefähr, kann man so sagen. Ja, und beschreib sie uns mal. Ja, blond, natürlich, blaue Augen. Natürlich. So wie man sich halt die schöne Frauen vorstellt. Hat ja sie Ähnlichkeit mit irgendeinem aktuellen Star, einem Popstar vielleicht? Nein. Du hast sie dir so gebaut, wie du sie gerne möchtest. Komplett selbst, ja. Also das könnte ich zum Beispiel im Traum nicht, dass ich mir so Menschen kreiere. So weit geht das bei mir nicht. Wie hast du das gemacht, dass du auch die Charaktereigenschaften dieser Person so hinbekommst, wie du möchtest? Wie geht das? Ich glaube, dass ich das einfach in meinem Unterbewusstsein irgendwo mal so eine Frau gesehen habe. Mhm. Und dass ich das luzide Träumen kommt alles aus dem Unterbewusstsein, dass sich das halt so irgendwie ergeben hat. Ich dachte mir, zauber mir das jetzt her und dann war sie so da. Und ja, hat mir gefallen, ja. Das sind natürlich Produkte deines Gehirns und wie du schon richtig sagst, deines Unterbewusstseins. Ja, das hat sich irgendwann mal irgendwo eingespeichert. Wann hast du das übrigens zum ersten Mal bemerkt, dass du in dieser Art träumen kannst? In welchem Alter? Ja, da war ich 15, also 15,5, hab mich da durch YouTube durchgeklickt und irgendwann mal, ja, das gefunden, mich da erkundigt, wie geht das, hab mir das antrainiert durch Reality-Checks und Methoden, wie man das alles macht und... Du meinst, das kann man antrainieren? Ja, genau. Also ja, ich hab das so einfach bei mir entdeckt und mach es. Also es ist mir so gegeben. Aber man kann es offensichtlich. Gibt's auch so Leute, ja. Genau, das gibt's auch. So, erzähl uns von deiner tollen Blondine. Wie heißt sie im Traum? Annalena. Annalena. Genau. So, was machst du alles mit Annalena? Alles Mögliche, was man sich halt so vorstellt, was man dann in solchen Träumen macht. Fliegen, irgendwo hinreisen, wo man in echt nicht so leicht hinkommt. Die Südsee, tolle Strände, sowas. Südsee, tolle Strände, tolle Reisen. Ja, Ja. Das ist immer das, was mir gerade einfällt, und sie ist immer dabei. Quasi, ich kann sie nicht mehr ausschalten. Wenn ich mal ohne sie was machen möchte, geht nicht. Die ist einfach immer da. Redest du mit ihr darüber, dass sie nur eine Traumgestalt ist? Ja, das weiß sie auch. Was sagt sie denn dazu? Sie weiß halt nicht, was ich dann im Wachzustand treibe. Mhm. Ja, ja. Und sie ist halt immer sehr misstrauisch, was das angeht. Das heißt, weil es ja leicht ist, vor ihr zu verheimlichen. Sie würde, niemand kann es ihr sagen, wenn ich jetzt im echten Leben eine andere Frau hätte, was ich bezweifle, weil ich habe ja meine Frau jetzt. Annalena ist in der Tat eifersüchtig. Ja, bloß sie glaubt mir nicht, dass ich ja ihr treu bleib. Bist du ihr wirklich treu? Ja. Hast du im realen Leben keine Freundin seitdem? Nein. Mal gemischte Gefühle für irgendwelche Mädchen oder so, ja. Mhm. War auch kurz davor, eine andere Beziehung einzugehen, aber im Endeffekt habe ich dann zu ihr gesagt, geht nicht, kann mit dir nicht zusammen sein, aber habe den Grund nicht genannt. Ich glaube, die halten dich auch für ein bisschen bekloppt, wenn du das erzählst. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von gestern. Wir hatten ja gestern einen 16-jährigen Anrufer, der ich weiß nicht, ob du die Sendung verfolgt hast gestern, der verliebt ist in eine Geistererscheinung. Auch eine Frau. Ja, genau. Und das hat mir den Ansporn zu geben, auch anzurufen, weil es ja auch irgendwo was Imaginäres, was es nicht in echt gibt. Genau, nur bei dir ist es wirklich ganz klar erklärbar. Es ist Produkt deines Unterbewusstseins und das passiert alles in deinem Kopf. Lass uns mal in die Details gehen. Du weißt, was ich jetzt fragen werde. Habt ihr auch? Sex. Ja, natürlich. Ja, habt ihr? Funktioniert auch. Funktioniert, klar. Aber für mich. Ich habe auch gelesen, dass es intensiver ist. Für mich ist es eben nicht intensiver wie im echten Leben. Mhm. Es endet dann meistens so wie für jeden in einem feuchten Traum. Man wacht auf. Genau, das wollte ich ja sagen. Wenn du mit deiner Annalena schönen Sex hast, dann hast du einen feuchten Traum und die Mama muss das Bett neu beziehen. Nee, das macht das schon nicht. Macht komplett nicht. Das ist nicht so das Problem. Verstehe. Aber so wie in echt ist es nicht, nein. Was unterhältst du dich mit Annalena? Ja, was ich so in meiner freien Zeit im Wachzustand mache, weil ich schlaf ehrlich gesagt nicht viel. Mhm. Aber wenn dann halt ist sie dabei, sobald ich luzide träume, ist ja auch nicht immer der Fall. Und da halte ich mich, was ich so mache oder was mir so im Wachzustand passiert. Und also Gespräche über dein Leben, ne? Mhm, und dann meistens so, ja, was wir halt als nächstes tun, was wir erleben. Genau. Oder wenn mir was Blödes im Wachzustand passiert ist, kann ich mit ihr drüber reden, weil sie versteht es. Natürlich, immer. Ja, sie ist ja du. Insofern versteht sie es ja auch. Ja, genau. Ja. Du hast es gerade schon angedeutet. Diese Träume hat man ja nicht jeden Tag. Ja. Das heißt, wie oft begegnest du Annalena? 2, 3, 4 Mal die Woche, immer unterschiedlich. Mhm. Jetzt ist das, ich finde das eine schräge Sache und völlig in Ordnung. Das habe ich ja gestern zum Anrufer auch gesagt. Es wird nur in dem Moment kompliziert, finde ich, wenn man durch so etwas den Bezug zur wirklichen Realität verliert. Ja. Also wenn du irgendwann so sehr in diese Vision verknallt bist, dass du nicht mehr fähig bist, dich wirklich in ein reales Mädchen zu verlieben, dann ja, finde ich... Die Sorge habe ich ja selbst auch. Ja, da muss man die Notbremse ziehen. Also das heißt vielleicht... Aber ich weiß halt nicht, wie. Ich meine, klar, man kann sich diese Träume selbst gestalten, aber sie halt nicht mehr. Ich kann nicht sagen, sie geht jetzt oder... Nein, du musst dir im Klaren sein, dass keine Frau der Welt, die du kennenlernst, natürlich Annalena das Wasser reichen kann. Weil da hast du ja eine optimale Fantasie dir ausgedacht. So einen Menschen gibt's ja gar nicht. Und das musst du dir klar machen, dass jede reale Person, dass du da Abstriche machen musst. Ist ein anderer Mensch. Allerdings hast du dann auch einen eigenständigen Menschen und nicht eine Gestalt deiner Visionen vor dir. Ja, wie gesagt, ich war kurz davor, eine andere Freundin zu haben, aber habe mich halt dann noch zu Annalena entschieden. Aber ich glaube, wenn mal die richtige kommen würde, dann wird das mit Annalena irgendwann vergehen und vielleicht... Ja. und die aus meinem Unterbewusstsein irgendwie rauskriegen genau, oder so. Das rate ich dir auch. Wenn irgendeine tolle Frau auftaucht und du schon merkst, dass du verliebt bist, lass dich drauf ein. Das reale ja, Leben. Ja, ich möchte es ja selber nicht für immer so. Genau, das ist frustrierend für immer. Das reale Leben ich ist. Möchte viel, ich selber nicht. Ja, das wenn ich ist, mir so andere Leute angucke. Genau. Ja, Martin, vielen Dank für deine Schilderung. Und grüße Annalena schön, wenn du gleich einschlummerst. Vielleicht ja. Ist sie ja heute Nacht da. Und dann kannst du ja. kannst dir erzählen, dass wir beide miteinander gesprochen haben. Ja, alles sofort. Das mache ich als erstes. Martin, alles Gute. Tschüss. Okay, danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und schon geht's weiter mit Stefan. Und Stefan ist 36. Guten Morgen, Stefan. Ja, morgen Jürgen. Ich begrüße dich. Ja, Stefan. Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt zum zweiten Mal heute. Ich bin heute Nachmittag um 1:45 Papa geworden von Zwillingen. Oh, ich gratuliere. Ja, ein Junge und ein Mädchen. Was für ein aufregender Tag. Ja, und die sind halt auf der Frühchenstation. Hier geht's gut, die Mama geht's auch gut und so. Frühchen sind es. Ja, na, 34. Woche mussten sie heute per Kaiserschnitt holen, weil meine Frau nicht mehr so gut ging. Mhm. Und also ich wollte einfach nur mal sagen, du machst super Sendung, dein ganzes Team so. Dankeschön. Und ich verfolge dich jetzt seit 18 Jahren so. Danke. Und ich war jahrelang drogen- und alkoholsüchtig. Mhm. Und bin jetzt seit über 2 Jahren Team so. Und ich wollte einfach nur mal mit dir mal sprechen, irgendwie so, dir mal meine Geschichte kurz ein bisschen erzählen, so, wie das immer, also was mich so beschäftigt, so, das hab halt von 2005 bis 2008 halt eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und da warst du mal so ein Fixpunkt für mich. Ich habe nachts um 1, wenn deine Sendung angefangen hat, das letzte Kokain zu mir genommen. Mhm. Da ich dann irgendwie schlafen konnte, das hat mich immer so runtergeholt, so irgendwie ein bisschen. Mhm. Hat zwar nicht immer geklappt, weil ich halt dann nur halb geschlafen habe und so. Und Du hast dir Kokain gezogen, um dann zu schlafen? Naja, nee, wenn du angefangen hast, war mein Limit das letzte. Ach so. Okay. Also ich das letzte zu nehmen, dass ich, weil ich nächsten Tag arbeiten musste und so. Mhm. Und das hat sich irgendwie so eingebrannt bei mir. Und jetzt in letzter Zeit verfolge ich immer über diese Podcast-Geschichte so. Mhm. Und du bist immer so für die Menschen da und so. Und ich wollte einfach das mal mitteilen, so was du da wie einen Job eigentlich machst. Und wie viele Menschen du da hilfst und wie viele Menschen bei dir anrufen, was das eigentlich wie soll ich das ausdrücken, so Kummer gibt und mit wie viel... was eigentlich alles hier in Deutschland so los ist. So. Ja, und du bist halt für die halt so da so und ich danke dir. Danke dir sehr, Stefan. Ich freue mich. Ich freue mich, dass du hast es gerade angedeutet, ich freue mich, dass du von den Drogen runter bist. Ja, also ich auch absolut. Also es war jetzt kein einfacher Weg so. Ich habe halt schon zu deinen Links gesagt, so ich bin 2010 in eine Entgiftung gegangen, habe dann ein Jahr Drogentherapie gemacht, war da auch clean und trocken und habe da meine Frau kennengelernt, bin dann leider rückfällig geboren und gehe jetzt so seit über 3 Jahren zur Selbsthilfegruppe, die möchte ich jetzt nicht nennen. Mhm. Das ist halt so eine 12-Schritte-Gemeinschaft und ja, und das hält mir jetzt seit über 2 Jahren Team und super, so. Und super. Ich hab ein super Leben. So. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt durch die Kinder du noch weiter weg bist von den Drogen, weil du jetzt Verantwortung übernehmen musst und das ganze Leben sich verändert. Ja, also ganz ehrlich muss ich dir sagen, mit diese Ängsten und Gefühle, was heute abgegangen ist, oder seit gestern schon, seitdem die Blutwerte bei meiner Frau nicht so schön waren, da kommt natürlich der Teufel um die Ecke und sagt, man, das musst du nicht aushalten, du kannst die auch abschießen. Ja. Aber ich habe halt super Rückhalt von Leuten, die auch keine Drogen nehmen und so. Also ich habe die ganzen Umfeld noch, die keine Drogen nehmen. Und deswegen ist das so. Und irgendwie war mir ein Bedürfnis, dir das einfach mal live irgendwie zu sagen, so dass du irgendwie ein cooler Typ bist. So. Und, sehr nett. Freut mich sehr. Und wie gesagt, so, wenn ich das irgendjemandem erzähle, so die belächeln das immer, dass ich nicht höre, so, aber ich finde das irgendwie, was ihr da macht, so, also das ist ja nicht bloß du alleine, du sagst das ja auch oft, dass immer da ein riesiges Team hinter dir steht. Genau. Und ich kann das auch voll nachvollziehen, dass du jetzt sagst, so, ich habe was gelesen, dass du sagst, du möchtest morgens mal die Sonne den Morgen mal annehmen. Und da kann ich dir noch eben sagen, ich war damals aus der Entgiftung gekommen und da war ich mit meinem kleinen Hund, der war da ein paar Monate alt. Da war ich bei uns hier im Park gewesen und habe das erste Mal wieder Vögelspitcher wahrgenommen und da habe ich geweint so. Mhm. Und das sind so Sachen, so Erlebnisse, so die vergesse ich mein Leben nicht. Das glaube ich. Genau wie den Tag heute nicht mit der Kleen. Ja, da nochmal die Frage, Stefan. Du hast die beiden gesehen und auch schon in der Hand gehabt? Ja. Ja, ja, wir haben, ja. Also die sind jetzt, also die atmen alleine, außer der Junge, der kriegt noch ein bisschen Zuluft immer, weil er das nicht alleine schafft, noch nicht dauerhaft alleine zu atmen, aber... Was war das für ein Gefühl, als du die beiden in der Hand hattest, im Arm hattest? Also ich hatte bis jetzt nur das Mädchen auf dem Arm und das war erst, also ich komme mir vor wie im Rausch, so irgendwie halt. Also ich realisiere das auch noch gar nicht. Ja, richtig. Ja. Aber ich war jetzt eben nochmal alleine, weil meine Frau geschlafen hat, drüben auf der Frühstücksstation, habe mich da hingesetzt und so. Und da sind dann auch die Tränen das erstmal geklappt, weil ich den ganzen Tag das halt zurückgehalten habe, weil ich ja für meine Frau stark sein wollte. Das ist schon ein großer, wichtiger Tag für dich heute. Absolut. Schön, dass du uns von deinem Glück erzählt hast, der Stefan, du erzählst. Ja. Das finde ich sehr nett. Ja. Ja, also, dann... Also, wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht so lange die Zeit, ich wollte dir bloß sagen, bist du ein cooler Typ. So. Danke. Und dir war echt eine super Sendung und ich freue mich, dass wir uns mal irgendwie, dass ich dir das mal sagen konnte und wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute. Sehr nett, Stefan. Vielen, vielen Dank. Und du grüßt, deine Liebste sehr, sehr herzlich von mir. Ja, die hört nebenan mit Kopfhörern zu, neben mir. Und euch dreien wünsche ich natürlich, dass... für euch vier natürlich, was rede ich? Euch vier natürlich. Alles Glück der Welt. Alles Gute. Alles klar, vielen Dank. Stefan. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Jetzt hat der Stefan gerade so was Nettes gesagt. Ich möchte euch zwischendurch mal auch etwas sagen oder euch um etwas bitten oder ein Angebot machen. Ich habe ja schon erzählt, dass ein Film entsteht über diese Sendung, eine Dokumentation über Domian. Und wir haben jetzt eine Bitte an euch. Und zwar könnt ihr nach der Sendung, aber bitte nach der Sendung erst, nicht jetzt während der Sendung, sondern direkt ab 2 Uhr, könnt ihr unsere Telefonnummer noch anrufen. Und wir bitten euch, oder ich bitte euch, ein paar Statements zu sagen, wie ihr diese Sendung hier findet und wie ihr es auch so seht, dass wir nächstes Jahr Schluss machen wollen, was ihr dazu denkt. Und ich bitte euch sehr, wenn ihr anruft, einfach nur euren Vornamen zu nennen, euer Alter und von wo aus ihr anruft. Ihr müsst den Nachnamen überhaupt nicht nennen. Aber wie gesagt, bitte erst ab 2 Uhr, weil die Leitungen jetzt geschaltet sind für die Sendung. Ab 2 Uhr unsere bekannte Nummer 0800 220 50 Statements von euch zur Sendung Domian. So, weiter geht's mit Smiljana, stimmt das? Ja. Ja. Bin ich schon in der Leitung? Ja, du bist in der Leitung. Ja. Smiljana. Grüß dich, Domian. Das klingt russisch, oder? Nein, das ist jugoslawisch. Ah. Ja, aber ich bin hier geboren. Ja. Habe einen jugoslawischen Papa. Ah. Und eine deutsche Mama. Und er hat darauf bestanden, mir diesen schönen Namen zu geben. Das ist ein wunderbarer Name. Ja, da hatte sie keine Chance. Da hat er sich also auch nicht... Was wollte die Mama, wie du heißen solltest? Edith? Nee, also meine Mutter hatte da andere Vorstellungen, aber er hatte drei Namen genannt und das war damals Mariana, Desanka oder Smiljana. Und dann hat sie sich das angeguckt und dann hat sie gesagt, ja, dann nehme ich die Smiljana. Smiljana geht wunderbar über die Lippen. Ja. So, jetzt hat die nette Smiljana hier angerufen. Warum? Ja, genau. Also erstmal wollte ich dir sagen, dass ich abends erstmal den Fernseher einschalte und erstmal gucke, was du für ein Oberhemd anhast. Und wenn ich das dann gesehen habe, mache ich den Fernseher auf und krabbel schnell unter meine Bettdecke und verfolge es also am Bett noch weiter. Das ist ja sehr lustig. Vielleicht solltest du nachher nach 2 auch mal kurz anrufen und das auf unseren Anrufbeantworter sagen. Das hatte ich gerade gar nicht erklärt. Ja. Da ist ein Anrufbeantworter eingeschaltet und vielleicht kannst du das mal kurz erzählen. Ja. Die Kollegin, die Regisseurin des Films möchte dann diese Statements von euch in den Film irgendwie reinschneiden. Ja. Domian, und weswegen ich dich jetzt anrufe, und zwar, Ich knüpfe jetzt an das letzte Telefonat an. Ich erinnere mich an ein Telefonat vom letzten Jahr. Da hattest du eine Anruferin, die dir prophezeit hat, dass du 2015, 2016, sie wusste es noch nicht genau, dass du Schluss machen wirst. Und sie sagte dir ganz heftig, dass du dich verändern wirst, dass du aus Deutschland rausgehst, dass du ein Angebot bekommst, ich meine Schweden oder... Nee, war es nicht sogar aus Polen oder irgendwie irgendwas Osteuropäisches? Ja, jedenfalls war diese Frau ganz heftig. Ja. Und da habe ich damals noch gedacht, Mensch, wie kann man im Grunde genommen so heftig da weiter diskutieren? Weil du sagtest dann auch, ich kann mir das nicht vorstellen, ich liebe hier meinen Job und ja, auch alle im Hintergrund und ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Und nein, also, und hast ja auch gesagt, dass du einfach dann lasse ich das mal auf mich zukommen, sagtest du dann, ne? Mhm. Aber sie sagte dann ganz heftig, du solltest ihr glauben, du gehst in eine andere Stadt, du verlässt Deutschland und du wirst auch ein anderes Angebot bekommen. Aus einem anderen Land. Ja, genau. Und als ich das jetzt hörte, da habe ich mir so gedacht, da war doch was. Und dann kam mir dieses Telefonat, kam mir dann im Grunde genommen wieder in den Sinn. Ja. Und das war ein ganz heftiges Telefonat. Ja. Diese Frau, die war so heftig. Ja, wo du es jetzt sagst, ich hatte das schon wieder vergessen. Das stimmt auch, ja. Ja, das stimmt, mit dem Ausland. Das, ja, und dann habe ich so gedacht, also die Frau, die mir damals also sehr unangenehm so rüberkam mit ihrem Telefonat, weil sie so heftig immer attackierte und sagte, du wirst es sehen und es wird kommen und glaub es mir doch, ich sehe schon vor meinen Augen, du wirst einen ganz anderen Job annehmen und du wirst dich total verändern und so. Und dann habe ich gedacht, ja, gibt es wirklich sowas, dass diese Frau dir das so voraussagen konnte? Ja, aber ich bin ja erstmal noch eine ganze Weile hier, ja, in dieser Sendung und plane auch definitiv, zumindest jetzt, nicht nach Polen zu gehen. Ja, oder aber, so etwas. Aber sagen wir mal, auch das kannst du jetzt ja vielleicht noch gar nicht sagen, was ja, kommt dann. Natürlich, ne? Natürlich, man weiß es nicht. Was kommt dann? Vielleicht. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass ich darüber nachgedacht habe, als ich so hörte, dass du aufhörst und ich denke mir mal, nach so vielen Jahren sei dir das auch wirklich vergönnt, weil ich bin, wie gesagt, auch 23 Jahre als Schwester im Krankenhaus gewesen, habe 10 Jahre Nachtwache gemacht und ich weiß genau, was das bedeutet, wenn man morgens nach Hause kommt und dann nur ganz kurz den Tag sieht und sich dann bis nachmittags um 4, 5 hinlegt und schläft und dann nimmt man abends um 7 wieder den Kopf und fährt zur Klinik. Naja. Und dann kommt die nächste Nacht und darum weiß ich ganz genau, kannst du es gut nachvollziehen, was Nachtschicht ist. Ne? Du arbeitest jetzt nicht mehr im Krankenhaus? Nein, jetzt nicht mehr. Ich bin also, wie gesagt, jetzt auch schon berentet und genieße jetzt jeden Tag. Arbeitest gar nicht mehr im medizinischen Bereich? Nein. Jetzt nicht mehr. Ja, ich hoffe, ich habe das in der Zeit immer recht gut gemacht. Jedenfalls habe ich dann immer, wenn ich aus der Klinik rausgefahren bin, immer gedacht, hoffentlich warst du heute Nacht auch zu allen gerecht, hast alles gut gemacht. Also dann ziehe ich vor dir den Hut. Du hast sicher sehr, sehr viele schwierige Situationen erlebt, ja, im Krankenhaus. Weil wenn du, wahrscheinlich sind auch in den Nächten Menschen gestorben. Ich weiß nicht, Domian, wie viele Menschen ich in den Tod begleitet habe. Mhm. Und die Sterbebegleitung war mir immer sehr, sehr wichtig, auch die Angehörigen also liebevoll zu begleiten. Wahrscheinlich und warst du aber auch in Situationen, wo dann nachts kein Angehöriger da war und du alleine mit dem Sterben warst. Genau so ist es gewesen, über viele Jahre. Und dann habe ich später erst, viel, viel später erst erkannt, da bin ich auch mal an einer Geschichte erkrankt und dann hat mir ein Psychologe auch gesagt, dass ich im Grunde genommen diese Erkrankung auch bekommen habe, weil ich wahrscheinlich viel zu oft mitgestorben bin. Das ist zu nah an dich herangelassen. Ja, sehr, sehr nah habe ich an dich rankommen lassen. Und Dennoch, wenn du so Resümee ziehst, die vielen Stunden, die du bei Sterbenden gesessen hast und dann auch das Sterben erlebt, miterlebt hast, was kannst du da Gutes und Positives für dich herausziehen? Ja, was kann ich da? Also ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man Menschen nicht alleine sterben lässt und dass man grundsätzlich dabei bleibt, dass man versucht, wirklich die Menschen zu begleiten. Hast du noch eine Erinnerung vielleicht an die traurigste oder dramatischste Situation, die du erlebt hast? Ja, ich vergesse einen Fall, vergesse ich auch nicht. Das war also eine Frau, die abends um 9 Uhr eingeliefert wurde auf unsere Station, kam mit der Feuerwehr. Und da war also auch eine 12-jährige Tochter dabei und ihr Mann. Und diese Frau war also auch schwer krank. Und wir hatten gar keinen Platz mehr. Und diese Frau betrachtete mich immer, ich stellte mich dann vor, ich sagte, ich bin Schwester Smiljana. Und diese Frau, die betrachtete mich dann immer so, ja, hinterher habe ich das alles ganz gut verstanden. Auf alle Fälle guckte sie mich immer an und ich hatte auch keinen Platz mehr frei im Zimmer. Ich musste sie also in den Tagesraum stellen. Und diese Frau hatte also ganz deformierte Hände und war, also, wie gesagt, schon sehr schwer krank. Aber ich habe dann sie soweit versorgt und habe ihr, weil sie so deformierte Hände hat und weil in diesem Raum also auch keine Schelle war, habe ich ihr so ein kleines Glöckchen gegeben. Und weil ich im Grunde genommen gesehen habe, wie schwer krank sie ist und mir ihre Geschichte auch nachts durchgelesen habe, habe ich gedacht, eine 12-jährige Tochter, sie ist so ein lieben Mann und dann so schwer krank. Und dann bin ich zu ihr hingegangen, dann habe ich mich hingesetzt an ihr Bett und dann hat sie mir viel aus ihrem Leben erzählt. Und dann ist in dieser ganz kurzen Zeit auch schon ja irgendwie so eine Vertrautheit und so eine kleine Freundschaft zwischen uns entstanden. Und dann habe ich ihr dieses Glöckchen gegeben und gesagt, ich müsste Medizin stellen. Und wenn ich das Glöckchen höre, würde ich dann also auch sofort kommen. Und dann habe ich meine Medizin gestellt und dann hat sie immer gebimmelt und da brauchte sie wieder Schmerztropfen und die habe ich ihr dann gebracht. Dann haben wir uns wieder ein bisschen unterhalten. Ich habe ihr über den Kopf gestreichelt. Und dann habe ich meine Medizin weitergestellt und dann habe ich gedacht, habe ich mir meine Uhr gucken gedacht, in den letzten 2 Stunden hat diese Frau gar nicht mehr gebimmelt. Mit dem gebimmelt. Und dann bin ich hinten in den Tagesraum gegangen und dann habe ich gesehen, dass sie verstorben war. Und dann habe ich ihre Hand genommen und habe mich über ihr Bett gebeugt, weil es war also auch eine sehr hübsche Frau, war also auch noch sehr jung, war also noch keine 50 und habe ihr gesagt, nein, jetzt weiß ich auch, warum du vorhin mit einem Wasserglas mit mir noch Brüderschaft trinken wolltest. Haben wir noch so ein bisschen Spaß gemacht und dann sagst du, komm, wir trinken Brüderschaft. Ich bin Smiljana und ich bin, und also ne, ich will den Namen jetzt nicht nennen und und dann habe ich sie gestreichelt und gesagt, jetzt weiß ich auch, warum du mit mir noch Brüderschaft getrunken hast, aber dass du jetzt doch ohne mich gegangen bist. Und das hat mich also sehr, sehr berührt. Und ich war da im Krankenhaus mit ihr, im Tagesraum mit ihr da ganz alleine. Dann kam der Oberarzt und der Oberarzt hat es auch nicht fertiggebracht, diesen Mann anzurufen, hat er gesagt zu mir, Smiljana, mach du es, ich schaffe es nicht. Dann habe ich in der Nacht auch den Mann noch angerufen. Und dann kam er mit seiner Tochter und die 12-jährige Tochter, die rutschte mir schon auf dem Flur, alle Leute waren am Schlafen, rutschte die mir auf den Knien schon entgegen und hat nur geschrien und geschrien und geschrien. Und ich bin dann auch runtergegangen, habe dieses 12-jährige Mädchen auf dem Flur kniend in meinen Armen gehalten. Und der Oberarzt hat selber nicht damit gerechnet, dass diese Frau in dieser Nacht sterben wird. Das sind Erinnerungen, die man nie vergisst. Nein, und das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil diese Frau, habe ich das Gefühl gehabt, hat schon, als sie abends um 9 mit der Feuerwehr zu mir auf Station kam, hat schon gewusst, diese Schwester, diese Person wird mich nachher fertig machen. Die hat das gespürt. Ja, und das ist der letzte Mensch, der mir nahe kommt. Ja, genau. Das habe ich später erst so, weil sie mich schon immer so, als ich ihr die Hand gegeben habe und mich vorgestellt habe, weil sie mich immer schon so strahlend angeguckt hat und mich irgendwie versucht hat einzuschätzen, so ungefähr, bei wem werde ich heute Nacht sterben? Weswegen war sie denn eingeliefert worden? Was für eine Krankheit hatte sie? Also die hatte eine Autoimmunerkrankung. Und hat also, wie gesagt, auch schon viele Jahre, sagen wir mal, im Rollstuhl verbracht und war auch zu Hause ein Pflegefall gewesen und hatte ganz deformierte Füße und Hände und lag nur noch gekrümmt wie so ein Embryo im Bett. Und ich habe immer gedacht, Mensch, eine 12-jährige Tochter, und wie ist das damals alles noch gewesen? Und wann bist du überhaupt krank geworden? Und habe mich dann, wie gesagt, weil ich diese Frau auch so sympathisch fand, mich an ihr Bett gesetzt und mich mit ihr unterhalten. Und wir beiden, wir haben gelacht. Und dann nahm sie ihr Wasserglas. Und ich hatte dort dann auch noch so ein kleines Gläschen da stehen. Und das war auch noch frisch. Und dann sagte sie zu mir, nun gießt ihr auch ein Schlückchen ein. Wir müssen jetzt aber auf unser Liebesgespräch hier und müssen wir jetzt noch Brüderschaft trinken. Und dann nannte sie mir ihren Namen und dann sage ich, ich bin's Miljana. Und das hat mich dann schon so berührt, weil ich das in den ganzen Jahren nie erlebt habe, dass ich so ein vertrautes und liebes Gespräch hatte. Und aber Miljana, das ist so ein tolles Beispiel dafür, was für eine wichtige Arbeit du geleistet hast. Ja. Und wahrscheinlich, wie viel Menschlichkeit du den Kranken und Sterbenden entgegengebracht hast. Ja. Und was für ein Glück das war, zum Beispiel auch für diese Frau, dass sie genau auf dich getroffen ist und dass sie somit in einer gewissen Friedlichkeit dann gehen konnte. Ja, das ist eine sehr rührende Geschichte. Mann, jetzt sind wir sehr ernst geworden. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du das erzählt hast. Das sind ja so Geschichten, die allnächtlich stattfinden in den Kliniken und kaum jemand spricht darüber. Ja, also wenn ich habe diese Tage erst wieder jemanden im Krankenhaus besucht, Domian, wenn ich dann aber teilweise so sehe, was so in den Krankenhäusern los ist. Mhm. Ich will die gar nicht verurteilen, weil die sind ja teilweise auch sehr, du weißt, was los ist. Ja, ja, ja. Aber dann denke ich immer so, wenn ich weil ich dann ja auch weiß, was die alle tun und kann mich in alles reindenken, dann denke ich mir immer, ja, wir waren noch so Schwestern von der guten alten Schule. Ja, ja. Miljana, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Ja, ich freue mich auch, dass ich mit dir mal sprechen durfte. Alles Liebe und alles Gute. Und Domian, ich wünsche dir für deine Zukunft alles undenklich Gute, wo du auch immer bleiben magst, weil ich werde das mal verfolgen, ob du vielleicht doch irgendwo dann hinterher mal im Ausland bist. Ja, wir gucken mal. Miljana, vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ne? Tschüss, ciao. Also tschüss. Tschüss. Patrick ist hier. Patrick ist 41. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Patrick. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, ich nehme seit 2 Jahren Psychopharmaka und habe jetzt seit 3 Tagen die ganze Sache abgesetzt. Eigenmächtig? Eigenmächtig, ja. Zunächst mal die Frage, warum musstest du, solltest du Psychopharmaka nehmen? Ja, ich hatte also eine Depression mit Angststörung. Ja. Bin über die Sache, war ich lange krankgeschrieben. Mhm. War also auch in der Reha, war in einer ärztlichen Psychotherapie, die aber ja nun mal leider Gottes darauf ausgelegt ist, mit diesen Psychopharmakas zu arbeiten. Mhm. Das heißt, du hast Antidepressiva genommen? Genau, ja. Und habe die im Dezember letzten Jahres schon mal von mir aus eigenmächtig halbiert, also auf die Hälfte der Dosis. Mhm. Das waren 150 Milligramm und habe es dann auf 75 reduziert. Das war okay. Mhm. Und ich bin jetzt fast ein Jahr arbeitslos. Das heißt, Hartz IV steht vor der Tür. Und ich bin so gefangen in mir selbst durch diese hohe Medikation, die eigentlich, wenn man jetzt einen Arzt fragt, gar nicht so hoch ist. Warum hast du sie jetzt abgesetzt? Ja, weil ich mir einfach dadurch verspreche, wacher zu werden und aus diesem Schlafzustand, aus diesem Dämmerzustand einfach aufzuwachen. Ach so, das heißt, die Psychopharmaka haben bei dir die Wirkung, dass du ständig wie benebelt bist. Genau, richtig. Also Tageswachrhythmus ist sowieso total verschoben. Ich meine, gut, ich habe jetzt auch kein soziales Umfeld, habe also nur die Eltern in der Nähe. Mhm. Ich bin jetzt etwas alarmiert. Ich bin mit einem Psychiater befreundet und wir haben oft über solche Sachen schon gesprochen. Ich erzähle ihm auch schon mal Fälle hier aus der Sendung. Und er sagt immer zu mir, dass man diese Medikamente auf keinen Fall eigenmächtig und von heute auf morgen absetzen darf und sollte, sondern das immer im Gespräch mit dem Arzt und man sollte sich ausschleichen, je nach Medikament. Warum hast du nicht deinen Arzt hinzugezogen? Hast gesagt, ich möchte nicht immer so eingenebelt sein, dass er dich auf eine andere Medikamentierung stellt. Ja, das Problem ist, ich war ja bei dieser ärztlichen Psychotherapeutin. Die hat mir also von meinem Krankheitsbild her, hat die mir also nicht das Futter gegeben, was ich gebraucht hätte. Also die hat mich nicht wirklich gefordert. Die hat halt eben dann lieber noch ein Medikament mehr aufgeschrieben. Mhm. Und dann probieren wir das mal. Mhm. Und ich bin halt kein Typ, der sich jetzt hinter einer Tablette versteckt und sagt, oh ja, jetzt ist alles wieder gut. Ne? Mhm. Und die Problematik ist halt in Deutschland, bis dass man einen Platz in einer Therapie kriegt oder einen Therapeuten findet, der einen auch nährt, kann sehr lange Zeit ins Land gehen. In der Tat. Und es ist auch nicht so ganz einfach zu sagen, okay, dann gehe ich mal zu dem, lass mich da beraten und dann gehe ich wieder dahin, lass mich da beraten. Genau, weil eigentlich ist es reflektiert auch auf die Situation jetzt im Moment. Es ist ja immer eine Momentsache, wie erzähle ich es jemandem? Mhm. weil es, man entwickelt sich ja selber weiter in der Krankheit, auch in der Medikation. Interessant wäre eben zu erfahren, wenn du jetzt mit einem ganz anderen neuen Arzt, einem Psychiater darüber sprechen würdest, was der dir sagen würde. Hm. Das ist, wie ich das so richtig verstehe, suchst du einen Ansprechpartner, mit dem du eine gute Gesprächstherapie, eine Psychotherapie machen kannst und das kombinieren möchtest, aber auch mit Medikamenten. Über allem kreist so ein bisschen das Thema, dass ich halt mit 41 eigentlich so gefasst bin, dass ich sage, es wäre für mich aus meinem Radius lange genug. Wie meinst du lange genug? Also nicht, dass ich jetzt Suizidgedanken hätte, das nicht, aber es wäre einfach lange genug, weil wenn ich das Leben ja beobachte, was da draußen aus meinem Horizont so abgeht, jeder will 100 werden, jeder will schön alt werden, jeder will fit alt werden. Aber möchtest du nicht auch noch eine Weile leben und vielleicht auch ein schönes Leben haben, ein wenig Glücksmomente haben und erleben? Mir fehlt die Perspektive. Ich habe mein Leben eigentlich immer nur auf die Arbeit ausgerichtet. Die Arbeit ist weggebrochen. Was hast du denn gearbeitet? Ich bin gelernter Raumausstatter und war dann letztlich in einem hochwertigen Möbelhaus im Verkauf. Wie ist die sonstige Situation? Beziehung? Kinder? Nein, ich bin homosexuell. Ja. Hab da also auch die letzten, ja, kann man sagen, 15 Jahre sehr viele Emotionen in Begegnungen reingesteckt. Aber keine längere Beziehung gehabt? Nein. Hast du denn gesucht nach einer Beziehung? Ja, ich habe wahrscheinlich, um ehrlich vor mir selber zu sein, habe ich wahrscheinlich auch das von anderen erwartet, was mir selber am meisten fehlt. Hast du denn Sehnsucht nach einer Beziehung? Ja. Ja, das schon. Du möchtest gerne eine Innigkeit, eine Partnerschaft mit jemandem haben. Ja. Wie sieht es sonst aus mit Familie, Eltern, Geschwister? Die Eltern sind hier in der Nähe. Der Vater wird 83 am Samstag, die Mutter wird 80 im Oktober. Wie ist das Verhältnis zu den Eltern? Das war vor Jahren sehr angespannt. Das hat sich jetzt aber aufgrund der, ja, der Krankheit relativiert. Wobei ich das auch mit gespaltenem Eindruck sehe, weil so ein Medikament beeinflusst halt eben. Und ich merke halt jetzt schon nach 3 Tagen, wo ich die Medikamente nicht mehr nehme, dass ich da auch schon wieder allergischer reagiere als vorher. Ne? Überhaupt, wie geht es dir denn jetzt, da du die Medikamente nicht mehr nimmst? Also ich habe im Moment, ich stelle mir vor, ich habe kein Problem mit Alkohol, das brauche ich das ganze Jahr nicht. Ich bin Raucher, also rauche im Moment unheimlich viel, habe Schweißausbrüche und habe so das Gefühl, naja, mir fehlt halt der Stoff. Ne? Du kommst aber jetzt nicht in Versuchung, dich zu betrinken? Nein. Nein. Gut. Oder Drogen zu nehmen oder so. Nein, auch nicht. Mensch, Patrick, ich finde das wirklich heikel, wenn man das so eigenständig macht. Ich möchte dir eigentlich doch sehr empfehlen, dass du nochmal oder doch versuchst, einen anderen Psychologen, Psychiater aufzusuchen. Du musst einen Psychiater, der dich auch beraten kann mit der entsprechenden Medikamentierung. Es gibt ja sehr gute Psychopharmaka, das ist ja kein Teufelszeug. Wenn man das gezielt einsetzt, kann man das ohne Bedenken eine Weile nehmen. Und das hilft durchaus auch manch einem Menschen, der in schweren Depressionen ist, über die Zeit hinweg. Man muss nur einen klugen Berater an der Seite haben. Und man muss natürlich selber für sich die Dringlichkeit sehen, dass man es will. Ne? Ja, dass man das will, dass man auch leben will. Ich habe gerade so ein bisschen, ich bin etwas zusammengezuckt, weil ich daraus hörte, dass du schon etwas resigniert bist vom Leben. Ja, also ich bin mit 41 eigentlich sehr abgeklärt, was angeht. Ja. Du bist aber sonst, abgesehen von diesen seelischen Problemen, körperlich gesund? Körperlich bin ich gesund, so. Außer dass ich halt eben auch durch diese Psychopharmaka unheimlich Gewicht zugenommen habe. Ja, das kann man wieder loswerden. Kann man Sport machen. Kann man auch wieder Energie für, ne? Ja, man kann zum Beispiel Sport machen. Sport ist ein wunderbares Mittel gegen Depressionen, indem man sich Aufgaben vornimmt, indem man was macht. Nein, ich versuche nur, das Gute erstmal festzuhalten. Du bist 41 Jahre alt, ein tolles Alter. Du bist gesund, abgesehen von der seelischen. Aber du bist du hast keine schwere körperliche Erkrankung. Du bist jetzt arbeitslos, das ist sehr beschissen, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber du hast einen guten Job, einen interessanten Beruf. Und die Chance ist ja doch durchaus gegeben, in diesem Beruf wieder Fuß zu fassen irgendwann. So, das sind ja schon mal ganz gute Grundvoraussetzungen. Das heißt, du könntest doch noch schöne Lebensperspektiven haben. Sich dann schon mit 41 aufzugeben, finde ich traurig. Finde ich, das muss nicht sein. Da muss man sich mehr in den Hintern treten. Ja, aber über allem schwebt halt eben, dass ich halt eben meine soziale Lehre, die halt eben, wie gesagt, durch das fehlende Umfeld, ja, doch gefüllt werden muss. Ja, Patrick, du hast auch einen Fehler gemacht. Wenn du dich bisher nur über deinen Beruf identifiziert hast, ja, war das ein Fehler. Ja, dann lerne jetzt aus dem Fehler. Versuche, dich anders auch zu orientieren, dass du ein soziales Umfeld aufbaust, dass du vielleicht Hobbys entwickelst, dass du Menschen, Freundschaften pflegst. Hast du überhaupt einen guten Freund? Nein. Siehst du? Das kann man jetzt bedauern. Aber das ist noch kein Grund, sich das Leben zu nehmen im extremen Sinne. Das muss man aufbauen. Nee, wie gesagt, da bin ich ja auch weit weg. Ja, das aufbauen, ist einfach machen. Nur die Gelassenheit, dass ich sage, okay, jeder erwartet so viel vom Leben. Ich erwarte eigentlich nicht mehr viel. Das ist ja auch völlig okay. Du musst ja gar nicht so viel erwarten. Aber wenn du ein bisschen erwartest und dafür etwas tust, bist du schon einen Schritt weiter. Und wenn du vielleicht in einer gewissen Zeit dir auch ein soziales Umfeld aufgebaut hast und Bekanntschaften und ein paar Freundschaften hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Du bist ja, aber es ist auch so, Domian, machen wir uns nichts vor. Ich meine, mit 41 hat jeder seine Vergangenheit. Mit 41 hat auch jeder sein soziales Umfeld. Ja. Da warten die wenigsten auf den Patrick, der da irgendwo noch dazukommt. Nee, ich das meine, stimmt. Die Erfahrungen, die nee. Aber da muss der Patrick gemacht. Ja, aber jetzt keine Ausreden. Nein. Du bist keine 81 und selbst in dem Alter schafft man. Da wartet keiner, das stimmt. Der Patrick muss schon selbst agieren. Ja. Der Patrick darf nicht zu Hause sitzen und nur immer sein. Wenn ich an den Punkten war, wo ich agiert habe, wurde das dann quasi von meinem Gegenüber als einengend, als zu viel, als zu fordernd empfunden. Halt, ja, es dauert halt alles. Du sollst ja auch nicht gleich in den siebten Himmel dich schießen, sondern das ist ein mühsames Aufbauen. Es wäre schon mal gut, wenn du ein paar gute Bekannte oder Freunde hättest in deinem Leben. Mhm. Patrick, ich möchte, dass meine Psychologin dich noch berät, gerade im Hinblick auch auf die Medikamente und wie man das machen kann. Ja. Finde ich jetzt ganz wichtig. Das wäre mir wichtig. Du legst bitte auf. Die okay. Claudia ruft dich an. Alles weitere im Hintergrund. Alles klar, super. Danke, Domian. Alles Gute, Patrick. Dir auch. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt nochmal der Hinweis auf unsere Telefonaktion gleich nach der Sendung. Nach der Sendung könnt ihr unsere Nummer, die 0800 220 50 50, weiter anrufen. Aber nach zwei erst, dann ist ein Anrufbeantworter eingeschaltet. Und wir würden uns freuen, wenn ihr kurz euren Vornamen, euer Alter sagt und aus welchem Ort oder welcher Gegend ihr anruft und so ein kurzes Statement sagt zu dieser Sendung, wie ihr diese Sendung findet und was ihr darüber denkt, dass wir nächstes Jahr aufhören wollen. Das Ganze ist für das Filmprojekt, das wird ein großer Kinofilm, der im Kino läuft und hinterher auch in der ARD, im ersten deutschen Fernsehen, über Domian und diese Sendung. Und die Regisseurin möchte gerne eure Statements irgendwie, ich weiß nicht, künstlerisch mit in den Film einbauen. Also ab 2 Uhr könnt ihr diese unsere bekannte Nummer wählen. Und die Leitung ist dann auch geschaltet. Ihr könnt dann auch während des Tages anrufen und da etwas drauf sprechen. So, Martin ist hier. Martin ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Martin, um was geht's? Ich habe ein sehr großes Problem. Und zwar, mein Lebensgefährter ist am 2.8.2013 verstorben. Wie gesagt, kurze Vorgeschichte. Mein Lebensgefährter und ich, wir haben uns in Baden-Württemberg kennengelernt. Da habe ich zu der Zeit eine Ausbildung gemacht zum Altenpfleger. Mhm. Und mein Freund, wie gesagt, der war auch in dem Bereich, wollte mit mir zusammen in Ostfriesland ein neues Leben anfangen, weil sein Vater sehr konservativ ist und in Baden-Württemberg bestimmte Gegenden ist es halt so, dass Schwule nicht wirklich akzeptiert werden. Mhm. Selbst die Polizei hatte so ihre Probleme mit Homosexuellen. In Baden-Württemberg? Bitte? In Baden-Württemberg. Ja, also Stuttgart kennt man ja, da ist ja CSD, alles super, aber so bestimmte andere Gegenden. Ländliche Gegenden wahrscheinlich. Ja, genau, da ist es teilweise richtig hart und gerade die Eltern haben meistens auch Probleme. Und das ist in Friesland besser und anders? Nee, da, aber wie gesagt, mein Freund und ich, wir wollten einfach zusammen einen Neuanfang machen, sind dann von der Schwäbischen Alb aus, also da die Ecke, nach Ostfriesland gezogen, haben da auch Arbeit gefunden. Wie gesagt, ich war ja dann examinierter Altenpfleger, mein Freund wollte noch die Ausbildung machen zum Altenpflegehelfer. Und war auch alles soweit in Ordnung, gutes Heim, nette Kollegen, alles super. Nur, wie gesagt, an dem besagten Tag war es so, da habe ich meinen Freund von der Arbeit abgeholt. Dann haben wir noch einen Kollegen, der war zu der Zeit 17, den habe ich dann noch mit abgeholt. Und dann sind wir zu dritt halt zum Timmler Meer nach Ostfriesland gefahren und wollten eine Runde paddeln beziehungsweise auch schwimmen. Ja. Und wie gesagt, das war, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, Domian, aber das waren bestimmt so 38 Grad, das war richtig heiß. Sind dann, wie gesagt, haben uns ein Tretboot ausgeliehen, sind dann einmal um den Timmler Meer rumgefahren, weil da auch so eine Plattform ist, wo der Badestrand ist. Und wie gesagt, ich bin dann ins Wasser gesprungen, mein Arbeitskollege auch. Mein Freund ist dann erst später ins Wasser gestiegen und wie gesagt, dann ist er irgendwann wie von Geistesblitz ist er dann auf mich zugeschwommen, hat wild um sich geschlagen, hat mich unter Wasser gedrückt, ist dann zu meinem Arbeitskollegen oder zu unserem Arbeitskollegen geschwommen, hat ihn auch unter Wasser gedrückt. Wir haben beide, wie gesagt, versucht, ihn über Wasser zu halten, das ging aber nicht, weil wir da auch nicht mehr stehen konnten. Und wie dramatisch. Bitte? Wie dramatisch. Ja, das stand auch überall in den Medien drin. Also es ging komplett durch Deutschland. Ja, erzähl mal weiter, was ist dann passiert? Und wie gesagt, ich hatte keine Chance, weil er hat mich unter Wasser gedrückt. Ich konnte da nicht stehen. Ne? Er ist dann wie einfach wild um sich geschlagen, ist zu unserem Kollegen geschwommen, hat ihn auch unter Wasser gedrückt. Er wollte ihn noch am Hals festhalten. Ist ihm aber weggeglitten und dann ist er ohne Luftblase untergegangen. Dein Freund? Nachgeschwommen, getaucht, sonstiges. Und wie gesagt, ohne Luftblase ging er dann einfach unter. Dein Freund? Ja, mein Lebensgefährter, genau. Das heißt, dein Freund ist vor euren Augen ertrunken? Ja. Und was war denn mit ihm los, dass er so wild um sich geschlagen hat? Ja, das habe ich ja deinen Kollegen auch erzählt. Der ist Epileptiker, aber der hat, seitdem wir waren fast 2 Jahre zusammen, der hatte nicht einen epileptischen Anfall. Also wenn er sich aufgeregt hat über bestimmte Situationen, also nicht wegen mir, sondern eher wegen seinem Vater, weil der da Probleme mit hat, ist eine Sprachstörung. Ne? Aber dass der mal so komplett gekrampft hat, habe ich mein Lebtag noch nicht gehabt bei ihm. Und kann seine Mutter hat mir auch gesagt, der hatte sehr lange Zeit überhaupt keinen Krampfanfall. Kann das sein, dass das mit der extremen Hitze und dann dem kühlen Wasser zusammenhängt? Die Mutmaßung war ja als erstes, dass er einfach ertrunken ist. Ne? Aber die haben den dann zur Gerichtsmedizin nach Oldenburg geschickt. Und da hat man ihn dann halt, ist halt ziemlich hart für mich, weil ich mir das immer ein bisschen so vorstelle. Die haben den Kopf geöffnet, das Gehirn. Und durch die Blutwerte haben die dann festgestellt, dass er einen epileptischen Anfall hatte. Und aber ist er nicht infolge dieses epileptischen Anfalls ertrunken? Durch dieses Bild um sich schlagen, einerseits ist das ein Ertrinkungsgrund, hat mir die Kriminalpolizei gesagt. Und andererseits, wie gesagt, war es ja ein epileptischer Anfall. Also man hätte so nichts unternehmen können. Klar, ein DLRG-Rettungsgriff hat man irgendwann mal gelernt vor 15 Jahren in der Schule, klar. Aber den jetzt spontan anzuwenden. Ja, natürlich. Ja, also man hat mich bei Facebook oder bei bestimmten anderen Plattform richtig runtergemacht. Jeder andere hat mir gesagt, ich hätte ihn doch retten können. Von wegen, was soll das denn? Na, wie weit warst du denn oder wart ihr vom Ufer entfernt? Gar nicht mal so weit. Also, wie weit war das? Also nur ein paar Meter, aber da konnte man halt nicht mehr stehen. Und Wie siehst du das denn? Machst du dir denn Vorwürfe? Ich hätte doch irgendwas machen müssen. Nee, also am Anfang, wo ich, wie gesagt, bei Facebook und bei den anderen Providern richtig runtergemacht worden bin, wo man mir wirklich ein sehr schlechtes Gewissen gemacht hat. Ja, lass mal Facebook jetzt mal zur Seite. Ich frag dich jetzt, was denkst du? Was ist dein persönliches Empfinden? Ich hatte keine Chance. Domian, du musst es so sehen, wenn man dich unter Wasser drückt und du kannst da nicht stehen, mhm, und jemand, der einen Krampfanfall hat, der hat richtig immense Kraft. Mhm. Welche Statur hatte dein Freund im Gegensatz zu dir? Wart ihr ungefähr gleich? Also er war muskulöser definitiv und er hatte wesentlich mehr Kraft wie ich. Und hast du mal den DLRG-Rettungsschein gemacht vor vielen Jahren? Die Geräte und ja gut, ich habe normal Silber und Bronze. Mhm. Ne? Aber man rechnet doch nicht damit, dass der eigene Partner vor den Augen ertrinkt. Nein. Ich frage es ja auch nur so. Ja. Was man natürlich auch fragen kann, ist, immerhin, ihr wart ja mit zwei Männern, das warst du und der junge Mann. Ja, aber der Arbeitskollege, der ist zu diesem Pendant geschwommen, weil das so eine Plattform, wo man drauf schwimmen kann. Also, ne, und dann muss man sich vorstellen, so eine Plattform, so eine kleine. Rein theoretisch hättet ihr beide ja ihn packen können und wegziehen. Da war er ja wesentlich weiter weg. Als dein Freund dann abgesunken ist, ist ja dann das Dramatischste überhaupt. Man sieht, dass er nicht mehr da ist. Richtig. Hätte denn da nicht die Möglichkeit bestanden, dass ihr beiden runtertaucht und ihn zum Ufer zieht? Das Problem war, das Wasser war ziemlich dunkel. Na, man hat ja so nichts gesehen. Und ich habe ja, wie gesagt, noch am Badestrand, also ist ja nicht direkt ein Badestrand, habe ich laut um Hilfe geschrien. Was hast du denn gemacht in dem Moment, als er abgesunken ist? Ich habe, wie gesagt, mit der Hände halt geguckt allgemein. Vielleicht kann ich ja noch was greifen, aber das war nicht. Dann bin ich ja halt getaucht, aber ich habe nichts gesehen, weil das einfach richtig dunkles Wasser war. Wie tief war das Wasser da? Ungefähr? Ich würde sagen so 3 Meter. Mhm. So, dann aber bist du, wie gesagt, du, der muss halt irgendwie weggeglitten sein, weil... Okay, du hast getaucht, hast ihn nicht gesehen. Nein. Und dann? Und mein Kollege ist auch nochmal getaucht. Und wie gesagt, rein zufälligerweise, weil es ja auch ein belebter Badesee ist, kamen zwei Kanuten, ein älteres Ehepaar. Die haben dann auch nochmal mit der Paddel irgendwie so abgetastet, ob da irgendwie was, ne, irgendwie ist. Aber auch die haben signalisiert, sie finden nichts. Also es waren mehrere, es war wirklich Menschenketten und die haben alle gesucht. Wobei ich ehrlich sagen muss, auch diese beiden Kanufahrer, wenn sowas passiert, dann müssen sich alle doch ins Wasser stürzen und immer wieder tauchen, ob sie diesen Menschen finden und nicht mit dem Paddel irgendwie rumstochern. Nee, Domian, du musst es so sehen. Ich habe ja erstmal, da wir ja kein Handy hatten im Boot, habe ich jetzt erstmal die Besucher. Die sagten erst natürlich, ich würde einen Scherz machen. Und da habe ich gesagt, nee, ich mache bestimmt keinen Scherz in solchen Sachen. Bitte rufen die 112, 110 und die DRDG. Das haben die dann auch gemacht und dann waren Menschenketten und es hat ja jeder Badebesucher mit, ne, also mal ein bisschen näher ins Wasser rein. Und wie viele Leute waren denn dann so in eurem Umkreis, sagen wir mal, von Radius von 20, 30 Meter? Also wo die Menschenkette war, da waren bestimmt so 20 Leute und wie gesagt, Rettungsstaffel, Hundestaffel. Kamen ja dann alle aus Wilhelmshaven. Ja gut, aber das ist ja dann schon viel Zeit vergangen, bis die dann alle gekommen sind. Nein, in dem Moment, als er abgesunken ist, wie viele Menschen waren in einem Radius, sagen wir mal, von 20, 30 Meter in der Nähe? Also in unmittelbarer Nähe waren nur mein Arbeitskollege und ich. Und dann kamen die Paddelfahrer da, die Kanufahrer. Die Paddelfahrer, genau. Und die sind dann auch nochmal um den Radius rumgefahren, aber die konnten auch nichts ertasten, haben, wie gesagt, mit der Hände, mit der Paddel alles probiert. Aber warum sind die nicht da reingesprungen, Mensch? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wie gesagt, es war auch ein Motorbootfahrer, so weiß nicht, wie viele Minuten später er kam. der hat ja irgendwie die Situation mitgekriegt und hat sich dann, wie gesagt, verdünnisiert. Also wir haben auch, wie gesagt, später noch versucht, den Motor Bootfahrer raus ausfindig zu machen, aber auch da keine Chance. Du bist einmal getaucht? Ich bin mehrmals getaucht. Mhm. Aber das Problem ist halt, das Wasser war ziemlich dunkel und ja, wir hast du haben schon gesagt, ja. So nichts gesehen. Und wie gesagt, man muss sich ja so vorstellen, dass das immer so schräg nach unten geht. Mhm. Das war im Jahre 2013, im August 13. Wie gehst du heute mit dieser Gewissensfrage um? Hätte ich vielleicht doch noch mehr tun sollen? Am Anfang hatte ich natürlich sehr, sehr, ja, viele, ja, ich würde nicht sagen Mordgedanken, aber ich sag mal so, ja, es ist halt sehr schwierig für mich, weil hätte, klar, aber ist immer so in der Situation, war es halt schwierig. Hast du ein schlechtes Gewissen heute? Schlechtes Gewissen nicht, weil ich alles Menschenmögliche probiert habe. Mhm. Aber du rufst mich deswegen an. Ich rufe dich einerseits deswegen an und andererseits auch, weil ich, wie gesagt, jetzt eigentlich davor stehe, dass ich jetzt eigentlich so Freunde, Bekannte gar nichts mehr habe. Wie gesagt, wir sind ja nach Ostfriesland gezogen, um uns einfach einen neuen Freundeskreis und allgemein alles neu aufzubauen. Mhm. Und jetzt kam der Todesfall halt dazwischen und jetzt stehe ich ganz alleine da. Gut, ich habe Arbeit, aber das ist auch nicht alles im Leben. Also Freunde, Bekannte habe ich so leider gar nicht mehr. Und die mehr. Leute stigmatisieren dich, indem sie sagen, du hast nicht genug getan. Ja, am Anfang hat man mir gesagt, von wegen der Rettungsgriff muss man doch können und du hättest ihn doch über Wasser halten können. Ja, im Nachhinein kann man das immer so schön sagen, nur wenn einem, wenn jemand, der wesentlich stärker ist, einen unter Wasser drückt, ist es sehr schwierig, da einen DLRG-Rettungsgriff anzuwenden. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn man das schon fast vergessen hat, wie das Ding funktioniert. Richtig. Also das ist schon eine schwierige Sache und da ist ein Urteil schwierig zu fällen. Richtig, genau. Sehr schwierig zu fällen. Ja, du musst es so sehen. Ich probiere natürlich jetzt irgendwie mein Leben in den Griff zu kriegen, klar. Mhm. Wie gesagt, ich habe mich ja mit der Thematik sehr lange, fast ein ganzes Jahr mit auseinandergesetzt, aber ich bin immer noch zum Schluss gekommen, dass ich alles Menschenmögliche probiert habe. Mhm. Natürlich wäre es mir lieber, wenn mein Schatz wieder bei mir wäre, aber das ist halt leider nicht mehr so. Ich muss halt mit der Situation jetzt alleine klarkommen. Es ist natürlich sehr schwer, ganz alleine, ohne Freunde, ohne jemand, der einfach mal ein offenes Ohr für einen hat. Ist natürlich klar. Jetzt müssten wir eigentlich ganz intensiv darüber weiter beraten, wie du mit deiner Vergangenheit und mit dem, was passiert ist, umgehst. Das schaffen wir jetzt nicht in der Sendung. Deshalb möchte ich dich gerne jetzt verlegen auf nach der Sendung. Das heißt, wir melden uns gleich nochmal bei dir, wenn du jetzt aufgelegt hast. Ja, weil das ist super. Ist gleich vorbei, ja? So machen wir es. Bis gleich. Ich danke dir recht herzlich. Tschüss, Martin. Ciao. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik, heute Martin Dannhauser und nochmal der Hinweis, ab jetzt gleich, ab 2 Uhr, könnt ihr unsere bekannte Telefonnummer anwählen. Dort meldet sich ein Anrufbeantworter. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ein Statement sagen, wie ihr uns hier findet, wie ihr unsere Sendung findet und was ihr dazu sagt, dass wir nächstes Jahr aufhören wollen. Diese Statements werden in den großen Kinofilm hineingeschnitten, die Dokumentation über diese Sendung. Bitte sagt euren Vornamen, euer Alter und so ungefähr die Gegend oder die Stadt, von wo ihr anruft oder wo ihr wohnt. Ab 2 Uhr 0800 220 50 50 und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dann, tschüss.